Dialog 4. Hallo. Dialog 4. Hallo. Grüß dich, Mary. Hallo, Mary. Hallo, Walter. Hallo, Walter. Walter, das ist Laura. Walter, this is Laura. Laura is stewardess. Laura is a stewardess. Guten Tag, Laura. How do you do, Laura? Guten Tag, Walter. How do you do, Walter? Woher kommen Sie? Where do you come from? Ich komme aus Deutschland. I come from Germany. Ich lebe in Berlin. I live in Berlin. Eine wirklich aufregende Stadt. An exciting city, isn't it? Aber in London ist auch viel los. But London is exciting too. Laura, Walter ist Journalist. Laura, Walter is a journalist. Er arbeitet bei der BBC. He works at the BBC. Das muss eine interessante Arbeit sein. It must be an interesting job. Ja, wirklich. Yes, it is. Nützliche Ausdrücke. Ich bin Student. I'm a student. Ich bin Studentin. I'm a student. Ich bin Auszubildende. I'm an apprentice. Ich bin Auszubildende. I'm an apprentice. Ich bin Computerfachmann. I'm a computer specialist. Ich bin Computerfachfrau. I'm a computer specialist. Ich bin Techniker. I'm an engineer. Ich bin Technikerin. I'm an engineer. Ich bin Arzt. I'm a doctor. Ich bin Ärztin. I'm a doctor.